1. Ein Genemtag word für das Haus Davids und die Bewohner Jerusalems ein Quell zugen Glitzsein, diese Reinigung von Sunday und Rituelle Unreinheit dient. 2. Des Weiteren, so erklärt der Herr der Heerscheren, word ICH und diesem Tag die Namen der Götzen aus dem Land entfernen, so dass sie nicht mehr erwähnt werden, ebenso word ICH die Propheten und den unreinen Geist aus dem Land besiegen. 3. Sollte Jedoch jemand weiterhin als Prophet auftreten, wer den sein eigen und Elten zu im Sagen, du darfst nicht im Leben bleiben, denn du ist lügen im Namen des Herrn verkündet, wenn dann tatsächlich als Prophet auftritt, wer den sein Elten in Toten. 4. An jenem Tag wer den sich al Propheten ihre Visionen schamen, wenn sie als solche auftreten, und sie wer den Herren und Propheten Mantel nicht mehr tragen die Menschen zu torschen. 5. Stat dessen word Jedder behaupten, ICH bin kein Prophet, sondern ein Landarbeiter, denn der Landbau ist seit meiner Jugend mein Beruf. 6. Wenn man in dann nach den Narben auf seine Brust fragt, word antworten, die Stammen von Schlagen, die ICH im Haus meiner Familie erhalten habe. 7. Schwert, wasch gegen meinen Hirten, gegen den Mann, der mein Gefahrt ist, spricht der Herr der Heerscheren. Schlage den Hirten, damit sich die Schafe zerstreuen, und ICH word mein Hand gegen die Schwachen erheben. Rate. Im ganzen Land, so erklärt der Herr, wer den zwei Drittel der Bevölkerung umkommen und sterben, warend nur ein Drittel übrig bleiben word. 9. Doch auch Diocese lets Drittel word ICH dirches fewer führen und sie lauten, why man silber schmilt und gold reinite. Sie wer den meinen Namen anrufen, und ICH word sie erhoren. ICH word sagen, das ist mein Volk, und sie wer den antworten, der Herr ist mein Gott.